Tell someone to try, yeah. Oh no, oh no, oh no, oh no. Für mich wie der letzte Samurai. Bis zum Tod und noch weiter stay high. Tanz der Vampire jede Nacht wach. Tanz der Vampire jede Nacht wach. Ja, die Guten sterben los. Zum Tod und noch weiter stay high. Tanz der Vampire jede Nacht wach. Tanz der Vampire jede Nacht wach. Ey, bleibe hungrig, Stücke Raupen immer.